Telekom-Fernsprecher Jahnstraße, Ecke Ecke Obernstraße an Radio Apuri. Zu diesem ehemaligen Doppelfernsprecher gibt es nur zu berichten, ja, dass eben eine Fernsprechkabine entfernt wurde und aus dem Doppelfernsprecher ein Einfachfernsprecher wurde. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.